Kapitel 11.4 Der Beginn des Schirk. Der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, schildert in lebhaften Details exakt, wie der Polytheismus nach einer Zeit des Monotheismus, die mit dem Propheten Adam begonnen hatte, seinen Weg unter die Menschen fand. Die Gefährten des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, überlieferten uns diese Beschreibung in ihren Erläuterungen zur Sura Nuh, Vers 23, wo Allah die Reaktion des Volkes des Propheten Noah beschreibt, nachdem er sie zur Anbetung des einen, einzigen Gott gerufen hatte. Und sie sagen, lasst eure Götter nicht im Stich und verlasst weder Wat, noch Suwa, noch Yaruth und Ya'uq und Nasr. Sura Nuh, Vers 23. Ibn Abbas sagte in einem Kommentar dazu, diese im Vers genannten waren Götzen des Volkes von Noah, die im Laufe der Zeit zu den Arabern gelangten. Wat wurde in der Region des Dumatul Jendal, der Stammesgott der Kalb. Suwa' wurde vom Stamm Hudayl angenommen. Yaruth vom Stamm der Rutaif bei Jurf in der Nähe von Saba. Ya'uq vom Stamm Hamdan. Und Nasr wurde der Gott der Dhulkala, des Stammes der Himyar. Diese Götzen wurden nach rechtschaffenen Männern unter den Leuten Noahs benannt. Als diese rechtschaffenen Männer gestorben waren, brachte der Satan die Menschen auf die Idee, Statuen ihrem Abbild entsprechend zu formen, die man nach ihnen benannte. Diese Statuen wurden an den bevorzugten Versammlungsorten als Ermahnung zur Rechtschaffenheit aufgestellt und niemand aus dieser Generation betete sie an. Nach dem Ableben dieser Generation geriet der Sinn der Statuen jedoch in Vergessenheit. Darauf ging Satan zu ihren Nachkommen und erzählte ihnen, dass ihre Vorfahren diese Statuen angebetet hätten, denn sie seien der Grund dafür, dass es regnet. Die ihnen folgenden Generationen fuhren fort, sie anzubeten. Die Erläuterung des Verses durch die Prophetengefährten zeichnet ein klares Bild von dem Prozess, in dem Götzendienst und Polytheismus ihren Weg in das reine monotheistische System des Glaubens, wie es sich bei unseren Vorfahren fand, genommen hatte. Er bestätigt das Modell der Degeneration und identifiziert die historische Wurzel des Ahnenkults. Ebenso erklärt er, warum der Islam vehement gegen die Darstellung von Menschen und Tieren in Form von Statuen und Bildern ist. Das Bilderverbot kann auch unter den 10 Geboten, die dem Propheten Moses, Friede sei auf ihm gegeben, und im Alten Testament aufgezeichnet worden sind, gefunden werden. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Zweites Buch Mose, Kapitel 20, Vers 4. Das frühe Christentum hielt diese Einstellung so lange aufrecht, bis die Überlagerung mit griechisch-römischem Gedankengut vollständig die Lehren des Propheten Jesus, Friede sei auf ihm, entstellt hatte. Dieser Wandel führte zu einer raschen Verbreitung von Statuen, in denen Märtyrer, Heilige, Apostel, Maria, Jesus und sogar Gott dargestellt wurden. Der abschließende Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, hingegen, warnte alle, die Bilder und Statuen herstellten, aber auch jene, die sie zur Schau stellten, vor einer schweren Strafe durch Allah im nächsten Leben. Die Frau des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, Aisha bint Abi Bakr, berichtete, eines Tages kam der Prophet, um mich zu sehen, und ich hatte meine Kammer mit einem Vorhang aus Wollstoff bedeckt, worauf Bilder mit beflügelten Pferden waren. Als er den Vorhang sah, änderte sich die Farbe seines Gesichtes und er sagte, O Aisha, Diejenigen Menschen, die am Tage der Auferstehung am härtesten bestraft werden, sind solche, welche die Schöpfung Allahs nachahmen. Sie werden bestraft und aufgefordert, Leben in jene Dinge zu geben, die sie kreiert haben. Der Prophet fuhr fort, indem er sagte: Gewiss treten Engel nicht in Häuser ein, wo Bilder und Statuen vorhanden sind. Aisha sagte danach: Daher schnitten wir den Vorhang in Stücke und machten daraus ein oder zwei Kissen. Kapitel 11.5 Übertriebenes Lob von Rechtschaffenen. Die Geschichte über das Auftauchen von Schirk während der Zeit von Noahs Volk zeigt auch, dass die übertriebene Liebe zu rechtschaffenen Menschen und deren Ehrung eine Grundlage für Götzendienst bereiten können. Die Anbetung der Bilder von Buddha und Jesus in den jeweiligen Religionen ist ein eindeutiges Beispiel für zeitgenössischen Götzendienst, der auf der Liebe und Ehrung von Rechtschaffenen basiert. Wegen der in exzessiven Lobpreisungen innewohnenden Gefahren befahl der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, seinen Gefährten und allen Muslimen, ihn nicht über seine wahre Bedeutung hinaus zu ehren. Umar ibn al-Khattab überlieferte, dass der Prophet sagte: Rühmt mich nicht, wie die Christen den Sohn der Maria rühmten, denn ich bin nichts anderes als ein Diener Allahs. Sagt also: Allahs Diener und sein Gesandter. Da die Christen und Juden damals Orte der Anbetung bauten, von denen sie glaubten, sie seien die Gräber von Heiligen und Propheten, verfluchte der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, derartige Handlungen. Er verfluchte auch jene, die in der Zukunft derartiges tun würden, um damit klarzustellen, wie sehr der Islam solche polytheistischen Praktiken ablehnt. Ebenso wollte er hiermit die Leute vor der Gefahr der übertriebenen Ehrung von Rechtschaffenen warnen. Bei einem Vorfall erzählte ihm Salama, die Frau des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, von einer Kirche mit Bildern an den Wänden, die sie in Äthiopien gesehen hatte. Er, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Dies sind jene Leute, die, wenn ein rechtschaffener Mensch unter ihnen stirbt, auf seinem Grab eine Gebetsstätte errichten und diese mit solchen Bildern versehen. Solche sind in den Augen Allahs die schlimmsten Menschen der Schöpfung. Es sollte erwähnt werden, dass Salamas Beschreibung der Kirche gegenüber dem Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, zu jener Zeit geschah, als er im Sterbebett lag. Seine Bezeichnung solcher Leute als die schlimmsten Menschen der Schöpfung betont, dass solche Praktiken für Muslime ausnahmslos und strengstens verboten sind. Der Grund für die strenge Verfluchung dieser Leute durch den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, ist, dass ihre Handlung zwei Quellen des Götzendienstes miteinander verbindet. Erstens, Bebauung von Gräbern und zweitens, Anfertigung von Bildern. Kapitel 11.6 Einschränkungen bei Gräbern. Die Tatsache, dass Anbetung von Gräbern zu den letzten Dingen gehörte, vor denen der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, warnte, bevor er die Welt verließ, weist darauf hin, dass diese Handlung für seine Umma zu einer ernsthaften Prüfung werden würde. In der Frühzeit des Islam hatte der Prophet seinen Anhängern sogar den Besuch von Friedhöfen verboten, und zwar so lange, bis der Tauhid, der Glaube an die Einheit Allahs, beständig geworden war und das Verbot aufgehoben werden konnte. Es wird vom Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, überliefert, dass er sagte: Ich hatte euch verboten, Gräber zu besuchen, aber jetzt besucht sie, denn wahrlich, sie erinnern an das nächste Leben. Jedoch setzte der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, trotz dieser Erlaubnis gewisse Einschränkungen für den Besuch von Friedhöfen, um ein Ausarten zur Grabesanbetung in späteren Generationen zu verhindern. Erstens, um den Weg zur Grabesanbetung zu verhindern, wurde das rituelle Gebet unabhängig von der Absicht auf Friedhöfen rundheraus verboten. Abu Sa'id al-Khudri berichtete, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Die gesamte Erde ist ein Masjid, ein Ort des Gottesdienstes, außer Friedhöfe und Toiletten. Umar überlieferte auch, dass der Prophet sagte: Betet in euren Häusern und macht sie nicht zu Friedhöfen. Die Verrichtung von freiwilligen Gebeten in den eigenen Häusern ist als ein Beispiel für die Familie empfohlen. Wenn dort keine Gebete stattfinden, dann ähneln sie einem Friedhof, auf dem keine Gebete erlaubt sind. Obwohl die Anbetung Allahs in einem Friedhof an sich nicht gleich Schirk ist, könnte doch der Unwissende unter dem Einfluss Satans denken, die Gebete würden an die Toten gerichtet und nicht an Allah. Daher wurde dieser Weg zum Götzendienst entschieden versperrt. Einmal bemerkte der zweite Kalif, Umar ibn al-Khattab, wie der Prophetengefährte Anas ibn Malik zu nahe an einem Grab betete und rief ihm zu: Das Grab, das Grab. Zweitens. Eine zweite Schranke wurde durch das Verbot des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, aufgestellt, in Richtung von Gräbern zu beten, weil dies von Unwissenden später als ein Gebet an die Toten verstanden werden könnte. Abu Murtad al-Ranawi überlieferte, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Betet nicht in Richtung der Gräber und sitzt nicht auf ihnen. Drittens. Die Rezitation des Koran auf Friedhöfen ist nicht erlaubt, da weder der Prophet noch seine Gefährten so etwas gemacht haben. Auch hatte Aisha, die Frau des Propheten, ihn gefragt, was sie beim Besuch des Friedhofes sagen sollte. Er trug ihr auf, den Salam, den Friedensgruß zu geben und ein Bittgebet zu sprechen, jedoch nicht die Al-Fatiha oder irgendein anderes Kapitel des Koran zu rezitieren. Abu Huraira überlieferte ebenfalls, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Macht eure Häuser nicht zu Friedhöfen, denn wahrlich, der Satan flieht aus einem Haus, in dem die Sura al-Baqarah gelesen wird. Diese Überlieferung und ähnliche weisen darauf hin, dass der Koran nicht auf Friedhöfen gelesen werden darf. Zu seiner Rezitation im Haus wird ermutigt und es wird verboten, dieses in einen Friedhof zu verwandeln, in dem keine Rezitation vorgenommen werden soll. Viertens. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, verbot die Verschönerung von Gräbern, die Errichtung von Gebäuden über ihnen, ihre Beschriftung oder ihre Erhöhung über die Bodenlinie. Er lehrte auch, dass solche Gebäude abgerissen werden und die Gräber dem Boden gleichgemacht werden sollen. Ali ibn Abi Talib überlieferte, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, befahl, alle Götzen, denen er begegnete, zu vernichten und alle Gräber, die sich um mehr als eine Handspanne über dem Boden erhoben, dem Erdboden gleichzumachen. Fünftens. Das Bauen von Masjids über Gräbern wurde vom Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, ausdrücklich verboten. Aisha, die Frau des Propheten, überlieferte, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, als er im Sterben lag, einen Umhang mit Streifen über sein Gesicht zog und sagte: Möge der Fluch Allahs auf den Juden und Christen sein, weil sie die Gräber ihrer Propheten als Orte der Anbetung verwendet haben. Sechstens. Um Grabesverehrung zu vermeiden, hat der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, auch jährliche oder jahreszeitlich bedingte Versammlungen an seinem Grab verboten. Abu Huraira berichtete, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Macht weder aus meinem Grab ein Ort des Festes, noch verwandelt eure Häuser in Friedhöfe, und erbittet Allahs Segen für mich, wo auch immer ihr seid, denn er wird mich erreichen. Siebtens. Es wurde ebenfalls vom Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, verboten, auf Reisen zu gehen, um Gräber zu besuchen. Denn dies bildet den Kern der polytheistischen Pilgerfahrten in anderen Religionen. Abu Huraira und Abu Sa'id al-Khudri überlieferten, dass Allahs Gesandter, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Reist nicht, außer zu drei Masjids, zu Masjid al-Haram, also die Kaaba in Mekka, zu Masjid des Propheten, also die Prophetenmoschee in Medina, und zu Masjid al-Aqsa in Jerusalem. Als Abu Basr al-Rifari von einer Reise zurückkehrte, traf er Abu Huraira, und dieser fragte ihn, woher er kam. Abu Basr antwortete, von At-Tur gekommen zu sein, wo er Gebete verrichtet habe. Abu Huraira sagte, wenn ich dich nur erreicht hätte, bevor du gegangen bist, denn ich hörte den Gesandten Allahs sagen, reist nicht, außer zu den drei Masjids, und so weiter. Kapitel 11.7 Gräber als Orte der Anbetung. Ibn Mas'ud überlieferte, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte, die schlechtesten Menschen sind jene, die am Leben sein werden, wenn der letzte Tag einbricht, und jene, die die Gräber als Orte der Anbetung nehmen. Jundub ibn Abdillah berichtete, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, 5 Tage vor seinem Tod sagte, jene vor euch nahmen die Gräber ihrer Propheten zu Orten der Anbetung. Nehmt nicht ihre Gräber als Orte der Anbetung, denn wahrlich, ich verbiete euch, dies zu tun. Dazu ist es notwendig zu definieren, was genau unter dem Ausdruck Gräber als Orte der Anbetung nehmen zu verstehen ist. Hierzu gibt es 3 mögliche Bedeutungen, die vom arabischen Satz abgeleitet werden können. Erstens, das Verrichten von Gebeten oder Sujud, also Niederwerfung, auf oder in Richtung der Gräber. Das Beten auf Gräbern ist ausdrücklich verboten durch den Hadith von Ibn Abbas, in welchem der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte, betet weder in Richtung der Gräber noch auf ihnen. Ebenso im Hadith von Abu Martad, der bereits erwähnt wurde. Zweitens, das Bauen eines Masjid über einem Grab oder die Platzierung eines Grabes in einem Masjid. Das Bauen von Masjids über Gräbern ist verboten durch den Hadith von Salama, in welchem der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, jene Menschen zu den Schlimmsten der Schöpfung erklärte, die über Gräber Orte der Anbetung errichten. Das Errichten eines Grabes in einem Masjid wurde nach Aishas Interpretation der eindeutigen prophetischen Aussage verboten. Möge Allah jene Leute verfluchen, welche die Gräber ihrer Propheten als Masjid nehmen. Als man den Vorschlag machte, den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, in seinem Masjid zu begraben, widersprach sie mit den letzten Worten des Propheten. Drittens, das Beten in einem Masjid, der ein Grab enthält. Dies ist verboten, da es sich geradewegs aus dem Verbot ergibt, Masjids über Gräbern zu errichten. Wenn ein bestimmter Weg verwehrt ist, so ist notwendigerweise auch das untersagt, was sich am Ende dieses Weges befindet. Beispielsweise verbot der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, musikalische Streich- und Blasinstrumente. Abu Malik al-Ash'ari überlieferte, dass er den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, sagen hörte, es wird unter meinen Anhängern solche geben, die Unzucht und Ehebruch, das Tragen von Seide für Männer, das Einnehmen von Berauschendem und Musikinstrumente als erlaubt erklären werden. Das Spielen dieser Instrumente und das Zuhören sind automatisch verboten, da sie den Zweck darstellen, weshalb diese Instrumente hergestellt wurden. Ähnlich richtet sich weder das Verbot der Errichtung von Masjids über Gräbern, noch der Befehl, sie woanders zu bauen, gegen das Bauen von Masjids an sich. In Wirklichkeit wurden sie ja nur für das Salah, das Gebet, errichtet. Damit weist das Verbot, Masjids über Gräbern zu bauen, eigentlich darauf hin, dass dort kein Salah, kein Gebet verrichtet werden darf. Kapitel 11.8 Masjids mit Gräbern. Solche Masjids sind im Hinblick auf ihren Ursprung von 2 Arten. A. Ein Masjid, den man über ein Grab gebaut hat, und B, ein Masjid, in den später ein Grab hineingebaut wurde. Es gibt selbstverständlich keinen Unterschied, was das Gebet in ihnen betrifft. In beiden Fällen ist Salah in ihnen verabscheut, selbst wenn man dem Grab keine Beachtung schenkt. Es ist sogar haram, also verboten, falls Salah in Richtung des Grabes beabsichtigt wird. Mit solchen Masjids muss jedoch unterschiedlich verfahren werden. Erstens, ein über ein Grab errichteter Masjid sollte zerstört und das Grab auf die Höhe des Bodens gebracht werden, wenn über dem Grab ein Bau besteht. Da solch ein Masjid ursprünglich ein Grab war, sollte es in seinen normalen Zustand zurückversetzt werden. Zweitens, ein Masjid, in dem man ein Grab gesetzt hat, sollte intakt gelassen werden. Jedoch muss man das Grab entfernen und somit den Masjid in seinen ursprünglichen Zustand versetzen. Kapitel 11.9. Das Grab des Propheten. Die Präsenz des Prophetengrabes in seinem Masjid in Medina kann weder als Rechtfertigung für die Platzierung der Leichen in anderen Moscheen noch für die Errichtung von Moscheen über Gräbern dienen. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, befahl nicht, ihn in seinem Masjid zu begraben, woran sich seine Gefährten auch hielten. Sie vermieden es auch bewusst, ihn im Friedhof von Medina zu bestatten, aus Furcht, dass spätere Generationen sich seinem Grab übermäßig verbunden fühlen könnten. Umar, der freigelassene Sklave von Rafra, berichtete, dass als die Sahaba, die Gefährten des Propheten, sich versammelt hatten, um über das Begräbnis des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, zu entscheiden, einer von ihnen sagte: Lasst uns ihn an jenem Ort begraben, wo er betete. Abu Bakr antwortete: Möge Allah uns davor beschützen, ihn zu einem Götzen der Anbetung zu machen. Andere sagten: Lasst uns ihn auf dem Friedhof von Medina begraben, wo seine Brüder von den Muhajirun, den Auswanderern von Mekka, beigesetzt wurden. Abu Bakr antwortete: Wahrlich, den Propheten in Al-Baqi' beizusetzen, ist verabscheuungswürdig, weil manche Leute versuchen würden, bei ihm Zuflucht zu suchen, was aber allein ein Recht von Allah ist. Wenn wir ihn daher nach draußen zum Friedhof bringen, werden wir Allahs Recht brechen, selbst wenn wir das Grab des Gesandten sorgfältig bewachen würden. Sie fragten dann: Was ist deine Meinung, o Abu Bakr? Er antwortete: Ich hörte den Gesandten Allahs sagen, Allah nahm nicht das Leben eines seiner Propheten, ohne dass sie dort beerdigt wurden, wo sie starben. Manche von ihnen sagten: Bei Allah, was du gesagt hast, ist zufriedenstellend und überzeugend. Dann machten sie eine Linie um das Bett des Propheten herum in Aishas Haus und gruben das Grab an der Stelle seines Bettes. Ali, Al-Abbas, Al-Fadl und die Familie des Propheten nahmen seinen Körper und bereiteten ihn für die Beisetzung vor. Aishas Haus war von dem Masjid durch eine Wand getrennt und es hatte eine Tür, durch die der Prophet sich in den Masjid begab, um das Gebet zu leiten. Die Gefährten verschlossen diesen Durchgang, um die Trennung des Prophetengrabes von dem Masjid zu vervollständigen. Daher konnte man damals nur außerhalb des Masjid zum Grab gelangen. Zur Zeit des zweiten Kalifen Umar und des dritten Kalifen Uthman wurden Erweiterungen des Masjid vorgenommen. Beide vermieden es jedoch achtsam, Aishas Haus oder die Häuser der anderen Frauen des Propheten in den Bau mit einzubeziehen. Denn eine solche Ausweitung hätte automatisch das Grab des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, in den Masjid mit eingeschlossen. Der Kalif Al-Walid ibn Abd al-Malik, der von 705 bis 715 nach Christus regierte, war jedoch der Erste, der nach dem Tod aller Sahaba, welche sich in Medina befanden, den Masjid in Richtung Osten ausweiten ließ. Er bezog Aishas Haus in den Masjid mit ein, zerstörte aber die Häuser der anderen Frauen des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm. Es wird berichtet, dass diese Ausweitung von Al-Walids Gouverneur, Umar ibn Abd al-Aziz, ausgeführt wurde. Als Aishas Haus vom Masjid umfasst wurde, wurde eine hohe kreisförmige Mauer um das Haus gebaut, so dass man es innerhalb des Masjid nicht sehen konnte. Später wurden an der Nordseite des Hauses zwei zusätzliche Mauern gezogen, die zusammen mit der ersten ein Dreieck bildeten. Dies geschah, um die Leute daran zu hindern, ihre Gesichter direkt Richtung des Grabes zu wenden. Viele Jahre später wurde die bekannte grüne Kuppel dem Dach des Masjid hinzugefügt und direkt über das Grab des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, platziert. Das Grab wurde später mit einem Messinggitter, bestehend aus Fenster und Türen, umgeben und die Wände des Grabes wurden mit einem grünen Stoff bedeckt. Diesen Hindernissen, die man um das Grab des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, aufgebaut hat, zum Trotz, bestehen immer noch Fehler, die korrigiert werden müssen. Die Mauern sollten wieder errichtet werden, um das Grab von dem Masjid zu trennen, so dass man weder in Richtung des Grabes beten, noch es innerhalb des Masjid besuchen kann. Kapitel 11.10 Salah in der Prophetenmoschee. Das Verbot von Salah, rituellem Gebet in Masjids mit Gräbern, ist auf alle Masjids anwendbar, außer auf die Moschee des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm. Das rührt von den vielen speziellen Vorzügen, die das Gebet in der Prophetenmoschee auszeichnet und in keinem anderen Masjid mit Grab zu finden sind, her. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, wies selbst auf diesen besonderen Wert hin, indem er sagte: Reist nicht außer zu drei Masjids, Al-Masjid al-Haram, Al-Masjid al-Aqsa und zu meinem Masjid. Er sagte auch: Eine einzige Salah in meiner Masjid ist besser als 1000 Salahs irgendwo anders, außer in Al-Masjid al-Haram. Er wies sogar einem Teil seiner Masjid einen besonderen Wert zu, indem er sagte: Der Bereich zwischen meinem Haus und meiner Kanzel ist ein Garten von den Gärten des Paradieses. Würde Salah in der Prophetenmoschee als Makruh, also verpönt, eingestuft, so würden die Vorzüge dieser Moschee dadurch bestritten werden und sie würde wie jeder andere Masjid sein. Ebenso wie Salah im Allgemeinen zu bestimmten Zeiten verboten ist, aber erlaubt, wenn es einen speziell festgelegten Zweck hat, der ein anderer ist als das freiwillige Gebet, so ist Salah in der Prophetenmoschee aufgrund seiner außergewöhnlichen Natur ähnlich wünschenswert. Auch wenn man Gräber in Al-Masjid al-Haram oder Al-Masjid al-Aqsa setzen würde, möge Allah uns davor bewahren, wäre Salah in ihnen trotzdem wünschenswert, wegen der besonderen Vorzüge dieser Plätze und weil sie aus der Sicht Allahs ehrenwerte Orte sind.